Willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Rewatch Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 17, Mädchen gegen Frauen, 20-something girls versus 30-something women. Hallo Nils. Hi Chris. Wir fangen wieder mit deiner Inhaltsangabe an. Ja, Charlotte bekommt für einen Monat ein Haus in den Hamptons, in das alle vier Frauen fahren. Charlotte lernt gleich den süßen 26-jährigen Greg kennen, um dessen Willen sie den Rest der Zeit so tut, als sei sie 27. Carrie gabelt auf einer Buchparty einen Dr. Bradley auf, der auch ein Haus in den Hamptons hat und sie dort belagert. Charlotte fängt sich Filzläuse ein. Dann gehen alle auf eine Country-Party von Sams ehemaliger und undankbarer 25-jährigen Assistentin, die Sam dann mit Filzlaus Greg verkuppelt. Auf derselben Party trifft Carrie dann Big wieder, der anscheinend zurück ist aus Paris, und seine neue Freundin, die ist 26. Ja. Dieses Intro war ja großartig, dieses Brady Bunch Intro, wo die dann so ein bisschen aufschlüsseln. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das sieht aber ikonisch aus, aber ich hatte keine Ahnung, was das referenziert. Das ist ja lustig. Echt, Brady Bunch ist so. Genau. Okay. Ja, da siehst du die einzelnen Fenster und dann wird das dann noch so ein bisschen, ne, weil die ja so viele sind. Dann lächelt man immer und so nach links und rechts, ne? Ja, genau, ich glaube, genau. Ich hab das schon mal gesehen. Bestimmt, das hast du hundertprozentig mal gesehen. Mhm. Und wer Brady Bunch noch nicht gesehen hat, unbedingt mal gucken. Am besten nicht nüchtern. Also ist das nicht so eine auch unnüchtern ist total geil. Es ist eine Serie, aber es gibt auch zwei Filme. Okay. Und RuPaul macht mit. In irgendeiner Folge, oder? Nein, ich glaube im zweiten Was? Oder im ersten oder in beiden Filmen sogar. Ach so, im Film. Ja, ja. So, ich dachte gerade, du willst darauf hinaus, dass sie eine ständige Rolle da drin hatte oder so. Nein. Ist nur Dings. Und auch im Mandrake. Genau. Aber kommen wir mal dann zum Thema, nämlich Sex and the City. Und wir sind in den Hamptons unterwegs. Charlotte ist plötzlich 27 und dreht total durch und sagt immer, ist ja geil. Voll cool. Und alle sind total irritiert. Vor allem Miranda ist irgendwie so ein bisschen, okay, ist ja geil. Mhm. Schon, es ist irgendwie ganz großartig, auch diese Charlotte-Geschichte, dass sie sich dann halt so Filzläuse von den Typen, mit denen sie die ganze Zeit rummacht, irgendwie einheimst. Es ist so, man erkennt sie gar nicht wieder, ne? Nee, das stimmt. Das ist wieder einer dieser Abstürze, die sie hat. Das macht sie häufig. Wahrscheinlich verbraucht es echt viel Energie, Charlotte zu sein, und manchmal muss sie dann Akkus aufladen oder so, indem sie was ganz anderes macht. Entweder mit Filmstars auf Rückbänken abhängt oder 26 wird. Komisch. 27. Keine 25, sie ist 27. Genau, Greg war 26. Ja, also ich weiß nicht, also mich hat das so ein bisschen irritiert, diese ganze Situation wieder mit Charlotte, dass sie dann halt irgendwie komplett aus der Rolle gefallen ist. Aber andererseits hat es mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber also diese ganze konstruierten Geschichten, die dann in Hamptons alle rausfallen, sind auch so irritierend. Genauso wie die Geschichte mit Samantha, die ihre Sekretärin, dieses unfassbar, unglaublich nervige Balk, was dann ganz dreist im Büro mit ihrer Freundin herumlässt. Mit ihrem Typen, oder? Das ist ein Typ? Ja, nee, ich glaub, das war eine Freundin, oder? Ach so, dann vögelt sie aber mit der Freundin. Also, oh, okay. Wir wissen das nicht, welches Geschlecht es war, aber sie hat darauf angespielt, dass es später noch Sex gibt. Ah, okay, stimmt. Oh, das habe ich ein bisschen überhört. Vielleicht war sie total nervtötend. Ja. Vielleicht diese Dumme, die dann am Schluss mit ihr zusammen diese Party schmeißt. Ja, das kann sein, ne? Die wirkt zumindest auch so ein bisschen nervig. Und naja, auf jeden Fall, Samantha kommt dann rein und die plärrt da herum und lässt sich das halt nicht bieten. Und dann kündigt sie dann halt auch, ne? Ohne irgendwelche Zitate hier reinzuschmeißen zu wollen, kündigt sie ihren Job und haut einfach ab. Und Samantha ist so ein bisschen irritiert und denkt sich so, oh mein Gott, ich bin so froh, keine 20 mehr zu sein. Die sind ja total bekloppt. Ja, und gleichzeitig hat sie dann keine Assistentin mehr. Ja, genau. Was aber auch ganz interessant ist, dass man dann das erste Mal so ihr Büro sieht, ne? Das stimmt. Hat man ja vorher auch nicht gesehen. Oder sie richtig bei der Arbeit Und tatsächlich scheinen es ja irgendwie nur diese zwei Zimmer zu sein, oder? Machte das jetzt mal rein. Vielleicht für die Dreharbeiten, dass sie irgendwas Günstiges gesucht haben, aber ihre Agentur besteht scheinbar aus ihr und ihrer wahrscheinlich unbezahlten Praktikantin. Nein, die arbeitet ja schon ganz lange für sie, also ist sie bestimmt bezahlt. Samantha Jones, Public Relation. Ist auch komisch, oder? Sie sagt, dass sie sie direkt nach dem College aufgenommen hat, also ja. Wie alt ist man da? 22? 20? Boah. Keine Ahnung. Weiß ich gerade auch nicht. Aber das heißt, die arbeitet ja schon 4, 5 Jahre für sie und dass sie dann so dermaßen nicht auf einer Wellenlänge sind, das ist doch komisch, oder? Vor allem, wenn man in so einem Zweiraum-Office arbeitet, da muss man sich doch voll gut verstehen. Naja. Als wäre sie da durch so eine Pubertät gegangen, ne? Und dann wäre sie plötzlich ja, als wäre ihr jetzt nach 4 Jahren das erste Mal aufgefallen, dass sie ein unmöglicher Mensch ist und die ist wirklich ein unmöglicher Mensch. Ja. So Valley Girl-mäßig. Ich habe es nicht auf Englisch gesehen. Müsste man nochmal gucken. Vielleicht hat er auch so Valley Girl Speak drauf oder so. Macht die ja, ist auf jeden Fall total unfassbar unerträgliches Girl. Die trifft sie dann halt in den Hamptons wieder. Die schmeißt nämlich eine Party und lädt sie dann auch noch dazu ein. Also, beziehungsweise sie veranstaltet dann eine Party für irgendjemanden. Und lädt alle ein, die sie aus ihrem Rolodex kopiert hat. Das ist ein super altes Wort. Also, das Wort hat Samantha sehr alt gemacht. Ja. Oder besser gesagt, da merkt man auch, dass die Serie aus den 90ern ist. Rolodex war, sind das diese Elektrodinger oder? Nee, ein Rolodex ist. Ach, dieses Drehteil, oder? Genau, dieses Drehteil. Bianca Del Rio's Show heißt doch so Rolodex of Hate. Wo du einfach so ein Karteikartenkarussell hast und dann kannst du das so drehen und kannst die Karte rausnehmen, die du brauchst. Mhm, genau. Stimmt. Karteikarten. Und ja, das hat sich scheinbar vorher fotokopiert, weil die dann nämlich alle eine Einladung kriegen zu dieser Party. Ja, stimmt, genau, das war's. Ja, diese ganze Party ist ein absoluter Reinfall, mehr oder weniger, auch wenn alle irgendwie Spaß haben und irgendwie gefühlt nur die Freunde von denen da ist, also da fand's, sind. Ich fand's auch ganz furchtbar alles, diese Hüte, Klamotten die da überall und rumhängen. Alles. Und, also, ich habe ja verstanden, dass es so Country-Party sein sollte. Aber Ja. Also ich würde dafür kein Geld bezahlen, dass irgendjemand das so organisiert. Also das ist eine Katastrophe gewesen. Sah es aus, als hätte man dafür Geld bezahlen? Dann auch noch diese betrunkenen Leute auf dem Boot, die dann halt anfangen, die Feuerwerkskörper loszulassen und eigentlich die komplette Party ruinieren. Ja. Und Samantha tritt dann ein und hilft der ehemaligen Sekretärin, ich glaube Nina heißt sie, dann alle Mädels dann rauszuscheuchen, damit die das zumindest mal so halbwegs mitbekommen. Nina G, genau, Public Relations. Ja, es ist eine absolute Katastrophe eigentlich. Und Samantha spielt dann, also beziehungsweise hat so das Gefühl, total alt zu sein und irgendwann am Ende dieser Folge, wo sie dann dieser Nina dann helfen muss oder hilft, hat sie wieder das Gefühl, ach, ist eigentlich gar nicht so schlecht, keine 20 zu sein. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Diese Feststellung. Weil ich muss sagen, in dieser Folge, das hatten wir ja vorher schon mal, also so dieses Thema, alt sein, jung sein, die jüngere Frau und so. Ich finde, in dieser Folge haben die das irgendwie ganz komisch gemacht. Es war so undurchschaubar. Carrie, das habe ich jetzt aus der Inhaltsangabe weggelassen, Carrie, um mal zu ihrer total verworrenen Geschichte zu kommen, in diesem ganzen Ding, lernt doch diese, also ich finde ein Mädchen, die sieht aus, als sei sie 17, die soll aber irgendwie 25 sein, die lernt sie kennen und dann rennt ihr hinterher und findet sie eine tolle Autorin und ihre Kolumne sei ihre Religion. Ja. Und dann erzählt sie ihr noch, dass sie noch Jungfrau sei und auf den Richtigen wartet. Das heißt, die ist eigentlich überhaupt nicht kompatibel mit dem, über das Carrie so schreibt. Und dann ist sie mal gleichzeitig voll fanmäßig und sagt genau das, von dem sie denkt, was Carrie hören will, was Carrie total befremdlich findet. Und dann sagt sie wieder Sachen, die total klingen, als sei sie 15 und wo man sie überhaupt nicht ernst nehmen kann. Ja, vor allem diese eine Szene, wo die Sekretärin dann irgendwie schon bei denen im Haus wartet. Miranda hat sie reingelassen, weil sie die genervt hat und irgendwas machen musste. Und dann sieht man dann Carrie oben mit ihr zusammen, wo die Sekretärin ihr die Fußnägel lackiert und dann die ganze Zeit über Sex spricht und dass man ja auf den Richtigen warten muss und man soll ja nicht mit jedem vögeln, bla bla bla und dann schmeißt sie so einen schönen Satz rein. Und was genau gefällt dir an meiner Kolumne? Nicht, dass ich keinen Sex mit Männern wollte. Ich finde bloß, dass die früheren Generationen von Frauen es geschafft haben, Sex so abzuwerten, dass er im Grunde gar nichts Besonderes mehr ist. Mit 15 habe ich im Sommer mal jedes Buch verschlungen, das Jackie Collins je geschrieben hat. Und ich dachte bloß, wenn schon. Ich meine, wer hält das für schockierend, wenn ich wahllos meine Muschi jedem Typ unter die Nase halte, der vorbeigeht? Ich bitte Sie. Und was genau gefällt Ihnen an meiner Kolumne? Und das fällt total hinten runter, weil sie da überhaupt keine Antwort drauf bekommt. Ja. Und es wird total ignoriert, kommt aber super die ganze an dieser Geschichte Stelle. Fällt runter. Was ich nämlich die ganze Zeit dachte, ist, dass sie dann zum Schluss mit dem Typen, den sie auf der Buchparty kennenlernt, dieser Arzt, der sie dann wiederum verfolgt in den Hamptons und der irgendwie ganz nett ist, aber irgendwie auch nicht und irgendwie will sie nichts von dem und trotzdem, ja, also auch die Geschichte findet überhaupt kein Ende und ich dachte, das endet dann damit, dass der mit ihrer Assistentin irgendwie was anfängt oder dass sie die beiden überrascht oder so und dann ist da Closure und das passiert nicht, sondern beide Geschichten werden überhaupt nicht zu Ende geführt, sondern dann kommt irgendwie natürlich Mr. Big als die große Deus Ex Machina oder der Hase aus dem Hut oder wie auch immer und macht quasi alles kaputt, was es dahin irgendwie an Story aufgebaut wurde und ja, dann spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr und ich habe mich echt nicht, also ich weiß nicht. Ich fand das so schade irgendwie, weil der wirkte so nett. Ich fand den auch super langweilig. Ja, also, ist langweilig, aber er war nett und er hatte was zu bieten und er war kein Arsch. Er war nicht dick. Er hatte ein Haus in den Hamptons. Gott sei Dank war er nicht dick. Big, nicht dick. Ach so. Warte mal, dieses Fettshaming von dir. Ja, so kennt man mich. Ich muss dich mal wirklich mal zurückrufen. Also das geht mal gar nicht mehr jetzt. Also echt. Mach doch hier mal öffentlich Schluss und Entschuldigung. Ich entschuldige mich dafür. Ah, endlich höre ich es mal. So ist das. Ja, also das ist auch so eine ganz, ganz krasse Szene, finde ich, wo dann Carrie auf Big trifft, dann geht sie so langsam zu ihm hin, als würde sie einen Geist sehen und fragt dann irgendwie von wegen, ist das jetzt echt, bist du wirklich hier? Weil er ja eigentlich in Paris sein sollte, wenn er seinen neuen Job da irgendwie ausübt. Aber nein, er ist ja mit Natascha, die 26, das weiß er nämlich nicht, Jahre alt ist und scheinbar seine ganz große Liebe mal wieder. Und die Eltern haben ein Haus in den Hamptons und er wurde darauf eingeladen, weil es ja wahrscheinlich die einzige Party in den Hamptons ist, die ich glaub, das man ist besucht. So viel los. Meinst du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie, du bist nicht jeden Sommer in den Hamptons? Nein, ich bin mit nicht dir los. In den also wirklich, weißt du, in Berlin wohnen, ne? Und dann nicht in den Hamptons feiern, ne? Im August. Was ist denn mit dir? Wenn ich an dieser Stelle kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, die steigen in diesen Bus, ja? Der fährt vier Stunden in diese verfickten Hamptons. 4 Stunden. In diesen Bus. Und ich dachte, sag mal, geht's noch? Ihr fahrt übers Wochenende irgendwo hin, wo ihr 4 Stunden braucht? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und das ist irgendwie das Nächste, wo alle hinwollen und wo alle immer sein müssen. Mir sagen, bei mir verstehen Leute nicht, dass ich 2,5 Stunden nach Rügen fahre, um im Garten zu sein. 4 Stunden in die Hamptons ist irgendwie das, was man macht. Ja, der Hammer ist ja, zwischendurch ist ja Carrie dann zurück in Manhattan, um auf eine Buchparty zu gehen, um dann halt diesen einen Typen da wieder zu treffen. Ja. Oder zu treffen, den sie dann in den Hamptons wieder trifft. Dr. Bradley. Ja, und dann fährt sie aber am nächsten Tag wieder 4 Stunden da. Also die ist eigentlich nur am Reisen. Was man natürlich aber sie nicht hat ja auch nichts zu tun. Was? Also sie ist die ganze Zeit nur am Geschichten schreiben. Weiß sie ja, schreibt sie ist ja sehr eine, busy. Eine fucking Kolumne. Sie schreibt aber auch Bücher. Das dauert bestimmt auch lang. Ja, nee, sie compiled dann noch bestimmt nicht, aber nur bald. Die Kolumnen. Oder? Ach so, Entschuldigung, du. Da, ja. Ich kenne sie nicht als berühmte Romancieuse, wenn es das Wort gibt. Oh, Gary Batcher von Sex in the City. ein Spoiler auf die letzten auf die letzte Folge von Sex in the City, Staffel 6. War das Anita? Ja, nein. Das war diese Buchszene. Kannst du so viel spoilern? Treffen wir jemals Anita wieder? Nein. Oh. Treffen wir nicht. Dann gucke ich mir die Folge einfach nur so nochmal an. Okay. Ja, Gary, du Verrückter. Ihre beste Freundin. Nein. Das andere ist ein französischer Akzent mit Oh, Sie sind Carrie Bradshaw, ich liebe Ihre Kolumne. Okay. Sie müssen unbedingt mit zu unserem Stammtisch. Egal. Das haben wir dann in ein paar Staffeln. Schneidest du da jetzt auch das Zitat rein oder lässt du das jetzt so? Oh, ich weiß es nicht. Ich überlege es mir nochmal. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall geht's dann weiter. Die Filzläuse, die sich Charlotte irgendwie eingefangen hat. Irgendwie ist gut. Werden dann, bitte? Bei Greg, ja. Bei Greg, genau. Die Filzläuse, die sich Charlotte eingefangen hat bei Greg, den sie dann versucht, irgendwie darauf hin, ja, zur Rechenschaft zu ziehen. Ach so, ja. Will ja erstmal so ein bisschen ausweichen, genau, zu konfrontieren. Der will ja erstmal ausweichen, beziehungsweise weglaufen, aber dann kriegt sie ihn dann doch noch. Und das Schlimme daran ist, finde ich auch noch, dass er das auch gar nicht einsieht und meint, naja, du hast mich aber mit deinem Alter belogen. Das kann ja mal gar nicht sein. Und dann bringt sie eigentlich den Spruch, eigentlich der schlimmste Spruch, den man bringen kann, aber manchmal verstehe ich den wirklich. Wird erwachsen und dreht sich um und geht. Weil das, also da ist dir das auch echt schon zu blöd, auch wenn sie jetzt keine 27 mehr ist. Ja, also auch, ja. Ja, es ist alles sehr eigenartig. Kommen wir mal zu den Outfits. Was ist dein Lieblingsoutfit? Samanthas Kostüm, als sie in ihrer Agentur ist, hat sie so ein Kostüm an, also eine Hose und ein Jackett, beides total weiß. Und das Jackett ist auf dem Rücken an einem Viertel durchsichtig. Das ist irgendwie, das hat mich total fasziniert, weil es auch total cool aussieht. Also, das ist nicht so, es ist jetzt nicht geometrisch oder so, sondern es ist so ein ganz sanfter Übergang von sichtbar zu, also durchsichtig. Mhm. Das ist ganz komisch. Aber ich fand es voll cool, ja. Okay. Und die direkt danach in der Szene, wo sie dann erzählt von dieser Auseinandersetzung mit ihrer Assistentin, hat sie dann noch so einen lachsroten Hosenanzug an. Der ist auch total cool. Der geht so ein Eins durch. Also beide Outfits von Samantha diesmal, die ich am schönsten fand. Ja, beide. Vor allem, du sollst ja nur eins aussuchen. Also wirklich. Entschuldigung, habe ich dir eins weggenommen? Nein, hast du nicht, zum Glück. Siehste, du hast doch bestimmt auch drei. Ich nehme Carries blaues Blümchenkleid. Die hat so ein ganz, ganz niedliches also Kleid. Das total nicht geschnitten. Dein Ernst. Doch, ich finde das total niedlich. Während sie telefoniert. Ja, das finde ich total Sofa. Süß. Ja, das ist ja mein Worst Outfit. Du hast ja keine Ahnung. Das ist ja unglaublich. Nee, ich finde das total. Das ist so ein Leid. Nein, das ist kein Dirndl. So wenn es ein Dirndl wäre, wäre es echt oder schlimm. Sowas draufgedruckt. Nein, das ist total süß. Das hat voll Dirndl-Anklänge. Du hast keine Ahnung. Und sie sitzt da und blättert durch ihr Fotoalbum von sich selber in den 20ern und macht sich lustig über ihre eigenen modischen Verfehlungen. Und okay, da musste ich auch lachen. Und ich dachte die ganze Zeit, guck in den Spiegel! So you siehst doing du immer noch it right aus. Now! Wobei da zwischendurch echt tolle Fotos waren mit ihr und ihren riesen Mähnen. Und ach, das finde ich immer so klasse. Also, ja. Ah, diese lockigen, wilden Mähnen. Ah, das ist super. Ja, das naja, mag ich ja auch. Dein Worst-Outfit ist also mein Top-Outfit. Ja. Oh, ich hätte noch das auf der Country-Party, das ist auch ganz furchtbar. Ja, also wann absolut. Immer Carrie diese Midriff-Dinger anhat, wo sie eigentlich oben nur so ein Stück Stoff über den Brüsten hat und der ganze Rest ist exposed. Das ist tatsächlich irgendwas, über das ich nicht wegkomme. Ich muss mich korrigieren. Wieso? Es ist nicht das Kleid. Das Kleid ist es nicht. Miranda trägt nämlich ein ganz, ganz tolles Kleid. Ach, das ist dein Best, also du korrigierst gerade dein Best-Outfit. Genau. Miranda, also mein Best-Outfit. Du hast mein eingesehen, Best-Outfit, dass ich recht habe und dass das dürfte. Nein, nein, hast du nicht. Ich, ach, Mensch, hast doch keine Ahnung. Miranda trägt nämlich ein genau, ganz großartiges Kleid. Genau, deswegen machst du diesen Podcast mit mir. Weil du keine Ahnung hast, genau. Jetzt, ich zeig dir das Licht. Am Ende werden wir nur noch die gleichen Worst- und Best-Outfits haben. Da hast du mich dann educated. Genau, genau. Nee, Miranda trägt auf jeden Fall so ein richtig schönes rotes Kleid und hat so oben an den Seiten, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das erläutern kann, ist auf jeden Fall sehr schön, die Endungen am Dekolleté und an den Ärmchen, hat sie so schöne Riemchen da dran, das sieht total toll aus. Guckt euch die Serie an, es ist super, sieht super großartig aus. Das ist mein Top-Outfit, genau. Okay. Ja. Oder wir können an dieser Stelle vielleicht kurz den Instagram-Account Every Outfit on Sex and the City einschieben, der sehr lustig ist. Ja, falls man nicht die auch tolle Taschen wahnsinnigen verkaufen. Handlungen nachverfolgen möchte, aber alle Outfits sehen möchte. Die wichtigen Dinge. Ja, dein Worst Outfit hattest du ja schon. Mein Worst Outfit wäre dann Carries grüne kurze Hose, die die am Strand trägt mit diesem BH, wo ich echt irritiert war. Das ist so eine Surfer-Skater. Ich bin gerade 14 und habe krumme Beine und sehe ganz komisch aus und permanent eine Erektion versuche, sie mit so einem riesen Short-Ding sie da zu überdecken. Ich versuche mir Kevin Hose. mit permanenter Erektion vorzustellen. Mit so einem Umschnall-Dildo. Ja, kann sein, weiß man ja nicht. Nee. Was ist denn dein Lieblingszitat? Ich stelle gerade fest, dass ich keins habe. What? Ja, wie unvorbereitet. Es tut mir leid. What? Du hast aber bestimmt 20. Ich habe unfassbar viele. Und zwar das erste, da ist Sekretärin und Samantha in einem Büro, also die Nina G. und Samantha von Public Relations. Die sind im Büro und da sind sie dann so ein bisschen, oder Samantha maßregelt Nina so ein bisschen, dass sie halt hier auf Arbeit ist und dass sie ihre Sekretärin ist und gefälligst arbeiten soll. Und dann sagt sie sowas, ich habe in meinem Leben persönliche Beziehungen. Und dann sagt sie auch sowas wie, sie standen Schlange vor Studio 54, ich stand Schlange vor Studio 54, dem Film. Ich habe in meinem Leben persönliche Beziehungen, Nicht verstanden? mit meinen Klienten, ist das klar? Und eine Karriere, die mich beschäftigt. Ihre Karriere ist es, meine persönliche Assistentin zu sein. Das glauben Sie wirklich? Sie hätten doch keine Ahnung, was angesagt ist ohne mich. Nina, Sie scheinen leider nicht zu begreifen, welch gewaltiger Unterschied zwischen uns besteht. Oh, das weiß ich doch. Sie standen Schlange vor Studio 54. Ich stand auch Schlange vor Studio 54. Dem Kinofilm. Das fand ich so unfassbar großartig, weil Samantha da nichts sagen kann. Dann ist auch Schnitt und dann ist auch zu Ende. Ja, ist auch Das fand ich echt vollkommener super. Quatsch. Samantha stand niemals vor Studio 50 vor. Oder? Ich meine, das war Meinst den du nicht? 70ern. Da war sie. Und Ende jetzt sind wir 70er, in den Anfang 90ern. Und 80er. Anfang 80er. Okay, und jetzt sind Ja. wir so 96, nee, 99 oder so. Und wir sind uns einig, dass Samantha. Also so Mitte 20, Anfang 20 oder so. Nee, er müsste in den späten Teens gewesen sein oder so. Ist ja auch egal. Ich, also. Sie wird auf jeden Fall Ende des, ich glaube, im letzten Film wird sie 50 oder so. Ja, aber ich meine, also ich meine nicht, ich glaube, sie ist zu jung für Studio 54. Glaube ich nicht. Also damals als Teenagerin könntest du dann tatsächlich noch so vor Studio 54 sein. Sie ist in den 80ern, hat sie doch ihren Manicure-Film damals auch gehabt. Also das könnte schon passen. Redest du jetzt von Samantha als Schauspielerin oder von Wie, da Samantha gibt es als einen Figur? Unterschied? Samantha als Figur hatte einen Mannequin-Film. Sie hat auch mal in Star Trek mitgespielt, aber da haben wir schon drüber gerätselt. Star Trek, was war das? Ach, das mit den Laserschwertern. Ich hasse dich Genau. so. Ich habe dann aber dafür noch ein anderes Zitat. Und zwar liegt ja Carrie und der Arzt, mit dem sie eigentlich nichts haben möchte, dann irgendwann nachts zusammen im Bett, weil sie ja vor den Filzläusen in ihren Southampton-Häuschen da flüchtet. Und dann sagt sie so was Schönes, nämlich das erste Mal, dass Filzläuse eine Beziehung vorangebracht Oh, haben. stimmt, der Satz war tatsächlich schön. In dieser Nacht schliefen wir zusammen, aber schliefen nicht miteinander. Es war wirklich schön. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass Filzläuse eine Beziehung vorangebracht haben. Ja, das ist echt großartig. Und dann passiert nichts und der ist dann auch voll immer verschwunden. Ja, ist ja Wie viele ganz Stanfords vergibst du? ein. Einen Stanford, Ja. okay? Ja, also ich würde tatsächlich schon zwei geben, weil ich hin und wieder gut gelacht habe. Und eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, der Cosmopolitan und der Long Island Iced Tea werden hier in dieser Folge erwähnt. Und das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, mit das erste Mal, dass Ach, du echt? wirklich drauf hingewiesen wird, was sie trinken. Das ist Und das wird lustig, auch jetzt weil regelmäßig passieren, scheinbar. das sagt ja ihre Assistentin holt ihr ja den Cosmopolitan mit dem Hinweis darauf, dass sie das ständig in der Kolumne schreibt und dass sie das natürlich gelesen und sich gemerkt hätte. Genau, was vorher Aber nie dem erwähnt Publikum wurde. gegenüber wird das quasi zum ersten Mal erwähnt. Das ist ja witzig. Genau Das so merke ich richtig. immer Also noch. es wurde natürlich irgendwann zwischendurch mal irgendwas über Kosmos irgendwie gesagt, Ja. aber sonst gar nicht. Bisher war es immer Ja. Apple Teenie oder kam der? Auch nicht explizit. Nee, gar nicht. Also gar da, nicht. Da hatten wir doch die ganze Zeit schon geguckt gehabt, ja, ja, aber da war ja nichts. Das fand ich ja so ein bisschen irritierend, weil die ganze Serie ja so für ihre Cocktails und so bekannt sind, sein soll. Und dann sind da gar keine. Manolo Blahnik wurde auch noch nie erwähnt, oder? Namentlich. Doch, ihre Manolos wurden noch schon erwähnt. Sie hat diesmal nur und gesagt, glaube ich, drei. Echt richtig? Richtig mit Namen? Das überlege ich gerade. Okay, gut. Ja. Gut. Ja, ich vergebe 2, wie gesagt. Und gnädig. Das war's. Genau, ja. Gut, tschüss. Immer. Auf Wiederhören. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 17, Mädchen gegen Frauen. 20-something girls versus 30-something women. Bis bald, Nils. Tschüss. Tschüss.